meine Liebe, die erste große Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt. Es gibt nur eine Sehnsucht, die erste große Sehnsucht, deiner Seele Hoffnung entsteht. Wenn fern aus den Sternen mein Glück dir hold entgegenlacht, versäum nicht die Stunde, es kommt oft heimlich über Nacht, dann komm zu dir die Liebe, die große erste Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt. Ich liebe dich, dein ernstes Wort und oft so leicht gesagt. Ich liebe dich, ein frohes Wort, hat man sein Herz gefragt. Es gibt nur eine Liebe, die erste große Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt. Sehnsucht, die erste große Sehnsucht, die deiner Seele Hoffnung entsteht. Wenn fern aus den Sternen dein Glück dir hold entgegenlacht, versäum nicht es kommt oft heimlich über Nacht, dann kommt zu dir die Liebe, die große erste Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt.